heute wieder mit dem Radiomuseum. Meine Damen und Herren, Sie hören die 11. Folge unserer Sendereihe Der unbekannte Günther Eich. Günther Eich, geboren 1907 in Lebus an der Oder, gestorben 1972 in Salzburg, gehört zu den bekanntesten und produktivsten Hörspielautoren der deutschen Literatur. Sein erstes Hörspiel, Ein Traum am Etzingoll, entstand 1932 und gehört noch in die Frühgeschichte des Rundfunks. Das letzte Hörspiel, Zeit und Kartoffeln, wurde im Todesjahr 1972 erstmals ausgestrahlt. Dazwischen liegen 4 Jahrzehnte und mehr als 40 Hörspiele, von denen einige zum Kanon der Hörspielliteratur gehören. Etwa Die Stunde des Huflattichs, Der Tiger Yusuf, Die Brandung von Setúbal und Die berühmten Träume von 1950. Diese Stücke sind weithin bekannt und erscheinen auch immer wieder in den Hörspielprogrammen. Das gilt nicht für einige andere hörspielähnliche Arbeiten Eichs, die Mitte der 50er Jahre entstanden. Damals hat er für den Nordwestdeutschen und später Norddeutschen Rundfunk 2 Sendereihen mit je 10 Folgen geschrieben. Die 2. Reihe trug den Titel Fantastische Geschichten und enthielt Hörspielbearbeitungen von berühmten Erzählungen der Weltliteratur. Diese Sendungen aus dem Jahr 1956 haben wir im Radiomuseum bereits wiederholt. 2 Jahre zuvor, 1954, entstand die Reihe Die schönsten Geschichten aus 1001 Nacht mit 10 Sendungen, von denen 9 erhalten sind. Vor 3 Wochen haben wir bereits die erste Sendung Abu Mohammed, der Faulpelz, vorgestellt. Heute folgt im Radiomuseum Ali Schah und Zumrud, in der Regie von Hans Rosenhauer, erstmals gesendet am 12. September 1954. In längst vergangener Zeit lebte einmal ein Jüngling mit Namen Ali Schah. Dem hatte sein Vater großen Reichtum hinterlassen. Aber da er sich den Vergnügungen der Welt ergab, verschwendete er all sein Gut, bis er ein armer Mann war. Da verkaufte er den Laden, worin er Handel trieb, verkaufte seine Häuser und alles, was dazugehörte, und dann verkaufte er sogar die Kleider von seinem Leibe, bis er nur noch ein einziges Gewand für sich übrig hatte. So kam das Elend über ihn, und als er eines Tages vom Morgen bis zum Nachmittag ohne Imbiss gewesen war, dachte er: Ich will bei all denen die Runde machen, für die ich mein Geld ausgegeben habe. Vielleicht lädt mich einer von ihnen zum Essen ein. Und er machte die Runde. Aber alle, an deren Tür er klopfte, ließen sich verleugnen und versteckten sich vor ihm. So irrte Ali Schah mit hungrigem Magen durch die Straßen. Als er aber zum Bazar kam, fand er dort eine große Volksmenge versammelt. Er drängte sich hindurch und sah, dass dort eine Sklavin verkauft werden sollte, die von großer Schönheit war. Eben begann der Makler, sie anzupreisen. Ihr Kaufleute, ihr Männer des Geldes, wer öffnet das Tor des Bietens auf diese Sklavin, die Herrin der Monde, die Perle von hohem Gewinn, Sumurut, die Vorhangstrickerin, die Sehnsucht des Verlangenden, die Wonne des Liebesbangenden? 500 Dinare und 10 und 100 und 10 für 1000 Dinare. 1000 Dinare sind geboten. Du, dem die Sklavin gehört, willst du sie für 1000 Dinare hergeben? Ich habe geschworen, sie nur einem Manne zu verkaufen, den sie selber auswählt. Fragen Sie also um Ihre Meinung. Sumurut, dieser Kaufmann möchte dich kaufen. Sieh ihn dir an. Ich will nicht an einen zahnlosen Greis verkauft werden. Ihr hört es, Kaufleute. Herrin, so sieh dich im Kreise der Kaufleute um. Von welchem möchtest du gekauft werden? Die Sklavin Sumurut blickte im Kreise der Kaufleute umher und sah einen nach dem anderen genau an, bis ihr Blick auf Ali Schah fiel. Ihr Herz ward von ihm gefangen genommen. Denn er war wunderbar schön und lieblicher als des Nordwinds Wehen. Und deshalb sprach sie: Ich will keinem anderen verkauft werden als diesem. O Ali Schah! Kaufe sie also, denn sie hat dich erwählt. Glück dir, wenn du sie kaufst. Dann hat er, der mit seinen Gaben nicht geizt, dir ein Geschenk verliehen. Aber warum antwortest du nicht? Schau, schau, sie ist schöner als die Sonne am lichten Tag. Sie hat die erlesensten Verse in ihrem Gedächtnis. Außerdem kann sie den erhabenen Koran nach 7 Weisen vortragen und die heiligen Überlieferungen nach den richtigen Texten hersagen. Sie schreibt die 7 Schriftarten und hat ein so großes Wissen, dass selbst der größte Gelehrte nicht gegen sie aufkommt. Ihre Hände sind besser als Gold und Silber, denn sie versteht, seidene Vorhänge anzufertigen und verkauft sie. Für jeden Einzelnen erhält sie 50 Dinare. Und um einen Vorhang zu machen, braucht sie nur 8 Tage. Glücklich der Mann, in dessen Haus sie zieht und der in ihr sein vornehmstes Kleinod erkennt. Du sagst immer noch nichts. Ali Schah aber senkte das Haupt zu Boden. Er musste über sich selbst lachen und dachte: Nun habe ich heute noch nichts gegessen, die Leute aber meinen, ich sollte eine Sklavin kaufen um 1000 Dinare. Als nun die Sklavin sah, dass er den Kopf senkte, ging sie zu ihm und sprach: Warum antwortest du nicht, mein Gebieter? Du Liebling meines Herzens, was ist dir, dass du mich nicht kaufen willst? Kaufe mich um so viel du willst, ich werde die Ursache deines Glücks sein. Muss ich auch kaufen, wenn ich nicht will? 1000 Dinare, das ist mir zu teuer. So kauf mich um 900. Nein. Um 800. Nein. 500, 400, 300, 200, 100. Ich habe keine 100 bei mir. Wie viel fehlt an deinen 100? Genau 100 fehlen mir daran. Bei Allah, ich besitze weder weißes Silber noch rotes Gold. Sieh dich daher nach einem anderen Käufer um. Nimm mich an der Hand und geh mit mir in eine Seitengasse, als ob du mich genauer ansehen wolltest. Ali Schah ging mit Sumurrut beiseite und als niemand auf sie achtete, zog sie einen Beutel mit Geld aus ihrem Busen und gab ihm den Beutel, damit er sie kaufen konnte. Ali Schah tat, wie ihm geheißen, kaufte sie für 1000 Dinare und ging mit ihr nach Hause. Dort aber war nur eine öde Halle, ohne Teppiche und ohne Hausgerät. Und wieder gab sie ihm Geld und er kaufte Teppiche, Hausgerät, Speise und Trank. Sie hieß ihn aber auch Seide von der Größe eines Vorhangs kaufen, ferner Goldfäden und Silberfäden und Seidenfäden in 7 verschiedenen Farben. Und sie richtete das Haus ein und zündete die Wachskerzen an und sie aßen und tranken und ruhten zusammen auf dem Ruhelager. Am Morgen aber nahm sie den Vorhang und durchzog ihn mit goldenen und silbernen Fäden. Auch fügte sie eine Borte hinzu, die sie ringsum mit Bildern von Vögeln und wilden Tieren schmückte. Ja, es blieb kein einziges Tier der ganzen Welt übrig, das sie nicht darauf abgebildet hätte. 8 Tage lang war sie bei der Arbeit. Und als der Vorhang fertig war, glättete sie ihn, faltete ihn zusammen und gab ihn ihrem Herrn mit den Worten: Bring ihn auf den Bazar und verkauf ihn für 50 Dinar an den Händler. Aber hüte dich, ihn an einen Vorübergehenden zu verkaufen, denn dann würden wir voneinander getrennt werden. Feinde lauern uns auf, die uns nicht aus den Augen lassen. Ich höre und gehorche. Ali Schah begab sich mit dem Vorhang zum Bazar und verkaufte ihn dort an einen Händler, wie sie ihn zu tun geheißen hatte. Danach kaufte er ein Stück Seidentuch, Seidenfäden und Gold- und Silberfäden wie das erste Mal. Ferner alles, was sie an Nahrung nötig hatten. Das brachte er ihr und gab ihr zugleich den Rest des Geldes. Hinfort nun gab sie ihm alle 8 Tage einen Vorhang und er verkaufte ihn für 50 Dinare. So taten sie ein ganzes Jahr hindurch. Eines Tages nun ging er wieder einmal mit einem Vorhang zum Bazar und gab ihn dem Makler. Da trat ihm ein Christ entgegen und bot ihm 60 Dinare. Als Ali Schah sich weigerte, bot der Christ ihm mehr, bis er es auf 100 Dinare brachte. Dann bestach er den Makler mit 10 Dinaren und der wandte sich an Ali Schah, sprach zu ihm von dem hohen Preis und suchte ihn zu überreden, dass er den Vorhang an den Christen für diese Summe verkaufe. Auch die Kaufleute drängten ihn. Und so verkaufte er den Vorhang schließlich an den Christen, obwohl sein Herz vor Angst zitterte. Als er sich nach Hause begab, bemerkte er, dass der Christ hinter ihm herging. Und als Ali Schah seine Wohnung erreicht hatte, da stand der Christ hinter ihm. Du Verfluchter, warum läufst du mir überall hin nach, wohin ich gehe? Hoher Herr, gib mir einen Trunk Wasser zu trinken, denn ich bin durstig. Da trat Ali Schah ins Haus ein und nahm einen Krug Wasser. Sumurrut aber sah ihn und fragte: Liebster, hast du den Vorhang verkauft? Ja. An einen Kaufmann oder an einen, der des Weges vorüberging? Ich habe ihn Ich habe ihn dem Kaufmann verkauft. Sag mir die volle Wahrheit, damit ich mich vorsehen kann. Warum hast du denn den Wasserkrug genommen? Ich will dem Makler zu trinken geben. Oh, Alisha, ich ahne, dass wir uns trennen müssen. Alisha aber ging mit dem Kruge hinaus. Und als er den Christen innerhalb des Hauses in der Eingangshalle fand, fuhr er ihn an. Wie kommst du hierher, du Hund? Wie kannst du ohne meine Erlaubnis mein Haus betreten? Hoher Herr, es ist doch kein Unterschied zwischen der Tür und dem Eingang. Und ich werde mich hier auch nicht vom Flecke rühren. Es sei denn, dass ich wieder hinausgehe. Dein aber ist Güte und Großmut. Darauf nahm er den Krug und trank. Dann reichte er ihn Alisha zurück. Der nahm ihn und wartete nun, dass jener sich erheben würde. Aber er rührte sich nicht. Warum stehst du nicht auf und gehst deiner Wege? Mein Gebieter, sei nicht einer von denen, die erst eine Wohltat erweisen und sie dann widerrufen. Ich habe zwar getrunken, aber ich möchte gern, dass du mir auch etwas zu essen gibst, was du nur immer im Hause hast. Ganz gleich, ob es ein Stück Brot oder ein Zwieback oder eine Zwiebel ist. Es ist nichts im Hause. Mein Gebieter, wenn nichts im Hause ist, so nimm diese 100 Dinare und bring etwas vom Bazar. Wenn auch nur einerlei Brot, auf das zwischen uns die Gemeinschaft von Brot und Salz sei. Warte hier, ich will den Saal verschließen und dir etwas vom Bazar holen. Ich höre und gehorche. Alisha ging hinaus und verschloss den Saal, indem er ein Vorhängeschloss daran befestigte. Den Schlüssel nahm er an sich und dann ging er zum Bazar. Dort kaufte er gerösteten Käse, weißen Honig, Bananen und Brot und brachte es dem Christen. Der nahm eine Banane, zog ihr die Schale ab und spaltete sie in zwei Hälften. In die eine tat er, ohne dass Alisha es bemerkte, gesättigtes Bensch, das die Menschen einschläfert. Und er nahm so viel, dass es einen Elefanten hätte umwerfen können. Dann tauchte er diese Banane in Honig, bot sie Alisha an und sagte: Mein Gebieter, nimm dies. Ich will nichts essen. Du hast so viel gekauft, dass genug für 10 da ist. Also iss etwas mit mir. Ich bin satt. Der Weise sagt, wer nicht mit seinem Gast isst, ist nicht wert, Gast zu sein. Also gut, so will ich ein bisschen mit dir essen. Und er nahm die Banane aus der Hand des Christen und aß sie. Kaum war sie in seinem Magen, da fiel er Hals über Kopf nieder und ward wie einer, der schon ein ganzes Jahr lang schlief. Sobald der Nazarener das sah, sprang er auf seine Füße so schnell, wie ein grindiger Wolf aufspringt, ließ Alisha dort liegen und nahm den Schlüssel zum Saal an sich. Dann eilte er nach Hause, nahm seine Diener mit sich und begab sich wieder in Alishas Wohnung. Nachdem er die Tür des Saals geöffnet hatte, stürzten die Leute, die bei ihm waren, auf Sumurod und ergriffen sie mit Gewalt, indem sie ihr mit dem Tode drohten, wenn sie einen Laut von sich gäbe. Die Wohnung ließen sie, wie sie war, ohne etwas mitzunehmen. Auch Alisha ließen sie in der Eingangshalle liegen, nachdem sie den Schlüssel zum Saal an seine Seite gelegt und die Tür geschlossen hatten. Der Christ aber schleppte Sumurod in sein Haus, brachte sie zu seinen Sklavinnen und sprach zu ihr: Du Metze, ich bin Barsum, der Alte, den du verschmäht und auf dem Bazar verspottet hast. Ich brauchte keine 1000 Dinare. Ich habe dich ohne einen einzigen in meine Gewalt bekommen. Werf sie zu Boden, Sklavinnen, werf sie in die Küche. Aber gebt dir nichts zu essen. Währenddessen schlief Alisha fest und er schlief bis zum nächsten Tag. Dann aber verflog das Bensch aus seinem Kopfe. Er machte die Augen auf und rief nach Sumurod. Aber Sumurod kam nicht und niemand antwortete ihm. Da schaute er in seinem Hause umher und sah, dass er allein war. Und er weinte und zerriss seine Kleider. Dann ging er aus dem Haus und irrte in den Straßen umher. Und nachts warf er sich in einer der Gassen nieder und lag dort bis zum Morgen. So trieb er es mehrere Tage. Dann fand ihn eines Morgens seine Nachbarin, eine vortreffliche Frau, auf der Straße liegen. Mein Sohn, der Liebende ist zu entschuldigen und der unglücklich Liebende ist es doppelt. Ich aber kann dein Elend nicht mehr mit ansehen und will dir helfen. Wie willst du mir helfen? Mach dich jetzt auf und kauf einen Korb, wie ihn die Juweliere haben. Ferner kaufe Armspangen, Siegelringe, Ohrgehänge und anderen Schmuck, woran Frauen ihre Freude haben. Und spare nicht mit dem Gelde. Tu alles in den Korb und bring ihn mir. Ich will ihn auf den Kopf nehmen wie eine Hökerin und umherziehen und in den Häusern nach ihr suchen, bis ich Kunde von ihr erhalte. Ali Schah war über ihre Worte hoch erfreut und küsste ihr die Hände. Dann ging er eilends davon und brachte ihr, was sie verlangte. Als nun alles bei ihr war, zog sie ein geflicktes Kleid an, warf sich einen honiggelben Schleier über den Kopf, nahm einen Stab in die Hand und lud den Korb auf. Dann zog sie in den Gassen und Häusern umher, unablässig, von Ort zu Ort, von Stadtviertel zu Stadtviertel, von Straße zu Straße, bis Allah, der Erhabene, sie zu dem Hause des verfluchten Nazareners Barsum führte. Dort hörte sie ein Seufzen von innen herausdringen und sie pochte an die Tür. Eine Sklavin tat ihr auf und als sie den Schmuck der Alten sah, führte sie sie ins Haus und sie wies ihr einen Platz zum Sitzen an und die Sklavinnen setzten sich rings um sie herum. Eine jede kaufte ihr etwas ab. Die Alte aber sprach den Mädchen freundlich zu und verlangte nur geringe Preise von ihnen. Doch unterdessen blickte sie fleißig um sich. Da sah sie Sumurrut auf der Erde liegen. Meine Töchter, was ist mit dieser jungen Dame, dass es ihr so schlimm ergeht? Das geschieht nicht mit unserem Willen. Unser Herr hat uns befohlen, sie so zu binden. Aber jetzt ist er verreist. Liebe Töchter, ich habe eine Bitte an euch. Sprich. Dass ihr diese Arme von ihren Fesseln befreit, bis ihr von der Rücke eures Herrn erfahrt. Dann bindet ihr sie wieder fest, wie sie vorher war. Aber unser Herr hat uns befohlen... Der Herr der Welten wird es euch lohnen. Sie flüsterte Sumurrut aber zu, dass sie sich in der nächsten Nacht bereithalten solle und verabredete ein Zeichen mit ihr. Dann verließ sie das Haus und ging zu Ali Schah und berichtete ihm alles. Morgen um Mitternacht begibst du dich vor das Haus, das ich dir beschrieben habe. Bleib unten stehen und pfeif. Dann wird sie sich an einem Seil zu dir herniederlassen. Ich danke dir, Nachbarin. Ich danke dir. In der nächsten Nacht nun begab sich Ali Schah in das Stadtviertel, das ihm seine Nachbarin beschrieben hatte, und er erkannte das Haus Barsums des Christen und setzte sich auf die Bank unten an der Wand. Doch da überfiel ihn die Schläfrigkeit und er schlief ein. Herrlich ist er, der nimmer schläft. Während er so lag, geschah es, dass ein Räuber heranschlich, der in jener Nacht rings in der Stadt umhergezogen war, um etwas zu stehlen, und den das Geschick nun zum Hause jenes Christen verschlagen hatte. Der strich um das Haus herum, aber er fand keine Stelle, an der er hinaufklettern konnte. Allein beim Herumschleichen kam er auch zu der Bank und entdeckte den schlafenden Ali Schah. Sofort stahl er ihm den Turban. Kaum hatte er den an sich genommen, da schaute Sumurrut heraus, im selben Augenblick. Sie sah ihn im Dunkel stehen. Und weil sie ihn für ihren Herrn hielt, pfiff sie ihm. Alsbald erwiderte der Räuber ihren Pfiff und sie ließ sich an einem Strick herab, mit einem Satteltaschenpaar voll Gold. Wie der Räuber das sah, warf er sich rasch die Satteltaschen über und hob Sumurrut auf seine Schulter und eilte dahin wie der blendende Blitz. Als sie eine Strecke Wegs geritten waren, tastete Sumurrut nach seinem Gesicht und fühlte seinen Bart, dem Palmbesen gleich, den man im Badehause benutzt, als wäre er ein Schwein, das Federn verschluckt hat, deren Enden ihm wieder zum Hals herausgekommen sind. Da erschrak sie, denn sie hatte Ali Schahs glatte Haut erwartet. Wer bist du? Chevan, der Kurde, von der Bande des Ahmed Dadanaf. Wie kommst du zu mir? Lass mich los! Lass mich! Wir sind 40 Räuber und alle werden heute Nacht Freude an dir haben, du Metze. Vom Abend bis zum Morgen. Als Sumurrut diese Worte vernahm, weinte sie und schlug sich ins Angesicht. Zuletzt aber erkannte sie, dass ihr kein anderer Ausweg blieb, als ihre Sache Allah dem Erhabenen anheimzustellen. Jovan brachte Sumurrut in eine Höhle, wo die 40 Räuber hausten. Sie waren jedoch zu einem Raubzug aufgebrochen und nur Jovans Mutter war zurückgeblieben. Die war alt und taugte nicht mehr für Raubzüge. Die Räuber hatten den Befehl hinterlassen, dass Jovan ihnen folgen solle. Deshalb übergab er Sumurrut seiner Mutter und trug ihr auf, über sie zu wachen. Dann eilte er davon. Als der Morgen kam, wandte sich Sumurrut zu der Alten und heuchelte Freundlichkeit. Liebe Muhme, willst du nicht mit mir aus der Höhle hinausgehen, damit ich dich in der Sonne lausen kann? Ach, bei Allah, meine Tochter. Ich bin schon lange nicht mehr im Bade gewesen, weil diese Schweine da mich fortwährend von Ort zu Ort schleppen. Du bist ein Segen für mein Alter. Die beiden Frauen gingen hinaus vor die Höhle und Sumurrut begann die Alte zu lausen. Sie tötete die Läuse auf ihrem Kopf so lange, bis jene vor Wohlbehagen zu grunzen anfing und einschlief. Sofort sprang Sumurrut auf, zog Männerkleider an, die in der Höhle lagen, gürtete sich ein Schwert um die Hüften und band sich ein Turban ums Haupt, sodass sie ganz wie ein Mann aussah. Dann bestieg sie ein Ross, nachdem sie die Satteltaschen mit Gold aufgeladen hatte. In der Angst, den Räubern zu begegnen, wandte sie der Stadt den Rücken und zog in die öde Steppe hinein. Dort aß sie von den Kräutern der Erde, gab auch dem Ross davon zu fressen, trank aus den Bächen und tränkte auch das Pferd an ihnen. So währte es 10 Tage lang. Am 11. erreichte sie eine Stadt, die schön und sicher gegründet war. Und als sie sich dem Tore näherte, sah sie, dass ihr die Krieger, die Emire und die Vornehmen der Stadt entgegenkamen. Und als sie bei ihr waren, saßen sie ab und küssten den Boden vor ihr. Allah gebe dir Heil und Sieg, o unser Herr und Sultan. Allah gebe dir Heil und Sieg. Was ist mit euch, ihr Leute dieser Stadt? Er, der mit seinen Gaben nicht geizt, hat dir gegeben. Er hat dich zum Sultan über diese Stadt gemacht und zum Herrscher über die Nacken aller, die in ihr wohnen. Wisse denn, es ist der Brauch des Volkes dieser Stadt, dass die Krieger, wenn ein König stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, vor die Stadt hinausziehen und dort 3 Tage lagern. Und wer nur immer auf dem Wege naht, auf dem du gekommen bist, den machen sie zum Sultan über sich. Allah sei gepriesen, der uns von den Söhnen der Türken einen so schönen Mann gesandt hat. Hätte sich auch ein Geringerer als du eingefunden, so wäre er doch Sultan geworden. Oh, glaubt nicht, ich sei vom gemeinen Volk. Ich bin einer von den Söhnen der Vornehmen. Doch ich geriet in Streit mit den meinen, und deshalb zog ich fort von ihnen. Seht hier diese Satteltaschen voll Gold, die ich mitgebracht habe, um auf meiner ganzen Fahrt den Armen Almosen spenden zu können. Da waren die Krieger, Emire und Vornehmen hocherfreut über sie und flehten Segen auf ihr Haupt herab. Sumurrut aber dachte bei sich selbst, dass sie am ehesten die Möglichkeit hätte, wieder mit Ali Schah vereint zu werden, wenn sie die angebotene Königswürde annähme. Nun ritten sie in die Stadt. Die Vornehmen geleiteten sie auf den Thron und alle küssten den Boden vor ihr. Sie befahl, die Schatzkammern zu öffnen und machte allen Kriegern Geschenke. Die wünschten ihr eine lange Dauer ihrer Herrschaft und die Einwohner der Stadt und alles andere Volk im Land unterwarf sich der Herrschaft ihrer Hand. So lebte sie eine Weile dahin, indem sie gebot und verbot. Und die Herzen des Volkes wurden mit großer Ehrfurcht vor ihr erfüllt, um ihrer Großmut und Rechtlichkeit willen. Denn sie hob die Steuern auf und ließ die Gefangenen frei, sie schaffte die Bedrückungen ab, sodass alles Volk sie lieb gewann. Doch so oft sie ihres Herrn gedachte, weinte sie und flehte zu Allah, er möge sie mit ihm wieder vereinigen. Aber 1 Jahr lang saß sie auf dem Thron ihrer Herrschaft, ohne dass sie eine Nachricht von ihrem Herrn vernahm. Als nun ihre Betrübnis immer größer wurde, berief sie die Visiere und Kammerherren und befahl ihnen, Baumeister und Zimmerleute kommen zu lassen, sie sollten vor dem Schloss einen Festplatz errichten. In kürzester Zeit führten sie ihren Befehl aus und der Platz ward so angelegt, wie sie es gewünscht hatte. Ich wünsche, dass jedes Mal, wenn der neue Mond aufgeht, Tische auf dem Festplatz aufgestellt werden mit köstlichen Speisen. Lass dann in der Stadt ausrufen, niemand solle seinen Laden aufmachen, sondern alles Volk solle kommen und vom Tische des Königs essen. So geschah es. Und am Tage des nächsten Neumonds strömte das Volk in Scharen herzu. Sumurrut aber ließ sich auf ihrem Herrscherthron nieder und schaute zu. Und jeder, der am Tische saß, vermeinte, dass der König ihn allein anschaute. und das Volk freute sich. Denn noch nie hatte es einen Herrscher gesehen, der so wie dieser Sultan die Armen liebte. Sumurd aber hoffte, dass sie auf diese Weise Kunde von ihrem Herrn Ali Schah erhielte. Nachdem nun einige Neumonde so hingegangen waren, erblickte sie einmal bei dem Festessen unversehens den Christen Barsum. Und sie frohlockte in ihrem Herzen und dachte, dass dies das erste Vorzeichen des Trostes und der Erfüllung ihrer Wünsche sei. Barsum setzte sich zum Volke, um zu essen. Da blickte er nach einer Schüssel mit süßem Reis, auf den Zucker gestreut war, aber sie stand etwas von ihm entfernt. Sogleich drängte er sich durch die Leute dorthin, streckte seine Hand nach ihr aus, langte sie sich her und setzte sie vor sich hin. Warum isst du nicht von dem, was vor dir steht? Was streckst du deine Hände nach Schüsseln aus, die vor anderen stehen? Schämst du dich nicht? Ich will von nichts anderem als von diesem Reis essen. Na, iss, aber Allah gebe dir keine Freude daran. Nun gerade. Barsum nahm einen Bissen aus der Schüssel und steckte ihn in den Mund. Doch als er den zweiten nehmen wollte, rief Sumurd ihren Wachen zu. Bringt mir den Mann da, vor dem die Schüssel mit süßem Reis steht. Und lasst ihn nicht den Bissen essen, den er in der Hand hält. Hey du, Reisfresser. Genug vom Gezuckerten. Jetzt kommt Salz und Pfeffer dran. Was habe ich denn verbrochen? Dir muss es der König selbst sagen, weil du einer von den ganz Vornehmen bist, die nur süßen Reis essen. Also los, komm! Dies ist der König. Blauauge, wie heißt du? Warum kamst du in unser Land? O König, mein Name ist Ali. Ich bin ein Weber von Beruf und bin in diese Stadt gekommen, um Handel zu treiben. Ein Weber mit Namen Ali. Bringt mir eine geomantische Tafel und einen Stift aus Messing. Als man ihr das Verlangte gebracht hatte, nahm Sumurd die Tafel und den Stift, entwarf eine Sandfigur und zeichnete mit dem Stift eine Gestalt, die einem Affen glich. Dann hob sie ihr Haupt wieder und schaute Barsum eine geraume Weile an. Du, Ali der Weber, der du weder Ali heißest noch Weber bist, wie kannst du es wagen, Könige zu belügen? Bist du nicht ein Christ? Heißt du nicht Barsum? Bist du nicht gekommen, eine Sklavin Sumurd zu suchen? O König, König! Sag die Wahrheit, sonst bist du des Todes! O König, du verstehst dich auf die Geomantie? Gesteh ohne schöne Worte! Der Sand hat dir die Wahrheit gesagt. Gnade, o König, ich Unwürdiger bin ein Christ. Und heißest Barsum? Ja, o König. Da befahl Sumurd, Barsum ins Gefängnis zu werfen. Die Leute aber gingen nach dem Mahle nach Haus und nahmen sich vor, nie vor der Schüssel mit süßem Reis zu sitzen, wo jener Christ gesessen hatte. Nach 3 Monaten nun, als wieder einmal der Tag des allgemeinen Essens war und Sumurd den Leuten zuschaute, fiel ihr Blick plötzlich auf einen Mann, der verspätet zum Tore des Platzes hereingelaufen kam. Als sie ihn genauer betrachtete, erkannte sie den Kurden Jovan, den Räuber. Nun war kein Platz mehr bei den Tischen, außer bei der Schüssel mit dem süßen Reis. Also setzte er sich dort nieder. Hey, Kerl, Fremder, was willst du da? Na, essen will ich. Ist man nicht eingeladen hier? Aber iss nicht von dieser Schüssel, sonst hängst du morgen am Galgen. Ach, was sind das für Reden? Gerade den süßen Reis möchte ich essen. Jovan streckte die Hand nach der Schüssel aus und zog sie an sich heran. Seine Hand aber war wie eine Rabenklaue. Und er schöpfte mit ihr und zog sie geballt zurück, sodass sie einem Kamelshufe glich. Dann drehte er den Reisklumpen in seiner Hand zu einer Kugel und sie hatte die Größe einer riesigen Orange. Die warf er sich eilends in den Mund und sie fuhr in seinen Schlund hinab mit einem donnergleichen Getöse. Und dort, wo der Reisklumpen gewesen war, konnte man den Boden der Schüssel sehen. Wiederum streckte Jovan seine Hand aus, schöpfte eine gewaltige Portion Reis aus der Schüssel und wollte ihn wieder in seiner Hand zu einer Kugel drehen. Da ereilte ihn der Befehl des Königs. Wie heißt du? Was für ein Handwerk betreibst du und warum bist du in unsere Stadt gekommen? Ich heiße Osman und bin ein Gärtner. Ich bin in diese Stadt gekommen, weil ich auf der Suche nach etwas bin, was ich verloren habe. Bring mir die geomantische Tafel. Als man ihr das Verlangte gebracht hatte, nahm Sumurd den Stift und entwarf eine Sandfigur. Sie blickte eine Weile darauf nieder, dann hob sie das Haupt und schaute Jovan an. Elender, du wagst es, Könige zu belügen. Belügen? Ich schwöre... Der Sand da sagt mir, dass du Jovan der Kurde heißt, dass du das Räuberhandwerk betreibst und dass du Menschen, um sie zu berauben, getötet hast. Menschen getötet? Und dass du auf der Suche bist nach einer Sklavin Sumurd, die du gestohlen hast. O König, es gibt nichts, was dir verborgen bleibt. Du hast recht. Aber ich bereue alles. Es ist mir nicht erlaubt, eine Viper auf dem Weg der Muslime kriechen zu lassen. Da ergriffen die Wachen den Kurden Jovan und schleppten ihn hinweg. Die Leute aber, die das sahen, waren nun ganz gewiss, dass der Platz vor der Reisschüssel ein Unglücksplatz sei, und sie schworen sich, ihn zu meiden. Im nächsten Monat gab Sumurd Befehl, die Tafel wie gewöhnlich zu rüsten. Sie setzte sich an die Spitze der Gäste, während diese auf die Erlaubnis zum Essen warteten. Der Platz vor der Reisschüssel aber blieb leer. Während des Essens richtete sie ihre Augen auf das Tor des Platzes, um jeden, der dort eintrat, sehen zu können. Da bemerkte sie einen Jüngling, der hereinkam und keinen Platz leer fand als den vor der Reisschüssel. Dort setzte er sich nieder. Sobald Sumurd ihn erblickte, begann ihr Herz zu pochen. Denn sie erkannte ihren Herrn, Ali Schah. Fast hätte sie vor Freude aufgeschrien, aber sie bezwang sich und tat, als sei sie in das Essen vertieft. Hey, Jüngling, ist nicht von der Schüssel da. Wer davon isst, dem ergeht es schlecht. Dann ergeht es mir gerade recht. Lass mich nur essen. Der Arme, er tut mir leid. Der König wird ihm ein böses Schicksal bereiten. Sumurd wollte Ali Schah vor sich führen lassen. Aber es kam ihr in den Sinn, er könne wohl hungrig sein, also ließ sie ihn essen. Die Leute, die in Ali Schahs Nähe saßen, wunderten sich, dass er sich ungestört an dem süßen Reis sättigen durfte. Und sie meinten schon, der König hätte den Fremden nicht bemerkt. Aber als sich Ali Schah satt zurücklehnte, trat die Wache des Königs auf ihn zu. Fremdling, folge dem Ruf des Königs zu kurzer Frage und Antwort. Ich höre und gehorche. Der Arme, jetzt hat ihn der König doch bemerkt. Er wird ein schlechtes Ende mit ihm nehmen. Jetzt beugt er sich vor dem König. Wie heißt du, Fremder? Was für ein Handwerk betreibst du und warum bist du in diese Stadt gekommen? O König, ich heiße Ali Schah. Ich bin ein Kaufmannssohn und mein Heimatland ist Khorasan. Ich bin in diese Stadt gekommen, weil ich nach einer Sklavin suche, die ich verloren habe und an der mein Herz hängt. Bringt mir die geomantische Tafel und den Messingstift. Man brachte beides, sie nahm den Stift in die Hand und entwarf eine Sandfigur. Nachdem sie sie eine Weile betrachtet hatte, richtete sie das Wort an Ali Schah. Du sprichst die Wahrheit, aber... Ich will dir auch sagen, dass du noch heute mit deiner Sklavin vereinigt sein wirst. Mein Kammerherr wird dich auf mein Schloss führen. Dort wird sie dir noch heute Abend begegnen. Noch heute Abend? Dann müsste sie ganz in der Nähe sein. Sie ist ganz in der Nähe, Fremder. O König, du gibst mir das Leben wieder. Die Leute wunderten sich sehr, dass ihr König den fremden Jüngling so freundlich behandelte, obwohl er doch von dem süßen Reis gegessen hatte. Sie sahen, dass man ihn auf eines der edelsten Rosse des Königs steigen ließ und ins Schloss geleitete. Was sie aber nicht sahen, war, dass man ihm prunkvolle Gemächer anwies und ihn in fürstliche Gewänder kleidete. Ali Schah indessen war unruhig und lief im Schloss umher in der Hoffnung, Sumurd zu begegnen. Aber er sah sie nicht. Da ward er traurig in seinem Herzen und gegen den König voll Groll. Als alles dunkel war, kam Sumurd in die Gemächer, die Ali Schah zugewiesen waren. Bist du zufrieden, Fremder? Hat man es an keiner Sorgfalt fehlen lassen, dir zu dienen? Erhabener König, du hast mir ein Prunkgemach anweisen lassen mit goldenen Kronleuchtern und schimmernden Kerzen. An Speise und Trank ist das Schmackhafteste da, und es fehlt nicht an Dienern, die meines Winkes harren. So bist du also zufrieden. Dir gebührt mein Dank, erhabener König. Nie war jemand gastfreier gegen einen Fremden. Noch immer hast du mir nicht geantwortet, ob du zufrieden bist. O König, ich habe kein Recht, unzufrieden zu sein. Also bist du es. Verzeih, o König. Aber du hast Hoffnung in mir geweckt, dass ich meiner Sklavin noch heute begegnen würde. Du bist ihr ja begegnet. Nein, o König. Ich habe sie gesucht, aber ich bin ihr nicht begegnet. So hast du sie nicht erkannt. O König, wie sollte ich Sumurd nicht erkennen, deren Bild Tag und Nacht vor meiner Seele steht? Ach, wirklich? Du lachst, o König? Ich könnte auch weinen, Alisha. Weinen? Ja, dazu hätte ich mehr Grund. Aber heute nicht. Gerade heute, weil ich Sumurd nicht fand. Gerade heute nicht. Weil sie bei dir ist. Bei mir? Kennst du deine Sumurd nicht mehr? Deren Bild Tag und Nacht vor deiner Seele steht? Oh, ich war blind. Jetzt ist der Augenblick, wo ich sehend werde. Sumurd. Alisha. Am nächsten Tag berief Sumurd das ganze Heer und die Großen des Reiches zu sich und sprach zu ihnen: Ich wünsche, in das Land dieses Mannes zu reisen. Wählt euch darum einen Stellvertreter, der über euch herrscht, bis ich wiederkomme. Darauf begann sie, alles zur Reise zu rüsten: Wegzehrung und Geld, Futter und Geschenke, Kamele und Maultiere. Als sie dann die Stadt verlassen hatten, zogen sie ohne Unterlass dahin, bis sie in die Heimat des Ali Schah kamen. Dort bezogen sie wieder sein Haus und lebten beide in schönster Zufriedenheit. Bis der zu ihnen kam, der die Freuden schweigen lässt und die Freundesbande zerreißt. Preis sei ihm, der ewig wehrt und wacht. Und Lob sei Allah in allen Dingen. NDR 3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie die 11. Folge unserer Sendereihe Der unbekannte Günther Eich. Heute Ali Schah und Sumurd. Eine Hörspielbearbeitung von Günther Eich nach 1001 Nacht. Die Aufnahme des Nordwestdeutschen Rundfunks entstand unter der Regie von Hans Rosenhauer 1954.